Du lebst auf deinen Stern, ich leb auf meinen. Du hast wie ich Millionen Tränen vergießt. Verdammt, bist du hier, will ich auch mein. Ich habe dir das Salz der Suppe versüßt. Du hast Vergangenheit, bist nun im Reinen. Du hast wie ich Millionen Frösche geküsst. Verdammt, bist du hier, will ich auch meinen. Wo du die Jahre warst, das hätte ich gern gewusst. Komm, wir fackeln gar nicht lang. Lass deine Lackstiefel ruhig an und komm mit mir. Du bist wie ich verrückt, lässt sich nicht ändern. Doch interessiert mich das, ich glaube leider nicht. Verdammt, bist du hier, lässt sich nicht wenden. Doch diese Sache fällt nicht wirklich ins Gewicht. Komm, wir fackeln heut was an. Lass deine Lackstiefel ruhig an und komm mit mir. Unsere Liebe Sadomasochismus. Ich lieb dich und du quälst mich dafür. Unsere Liebe Sadomasochismus. Du schmeißt dich weg, ich steh wieder vor der Tür. Unsere Liebe Sadomasochismus. Andere Zahl lag dazwischen und zieht die Verschlucht. Unsere Liebe Sadomasochismus. Ist die Balance zwischen Entzieh und Kunstflucht. Du bist wie ich verliebt, leg Seelen Brände. Hat mein Gehabe dich genau wie mich betört. Heute Abend bist du hier, bleib bis zum Ende. Nimm mein Herz, es hat mir noch nie gehört. Komm, wir wackeln gar nicht lang. Ich lass die Lackstiefel auch ran und komm mit dir. Unsere Liebe Sadomasochismus. Ich liebe dich und du quälst mich dafür. Unsere Liebe Sadomasochismus. Du schmeißt mich weg und ich steh wieder vor der Tür. Unsere Liebe Sadomasochismus. Andere Zeit lag dazwischen und zieht tiefe Schlucht. Unsere Liebe Sadomasochismus. Ist die Balance zwischen Entzieh und Kunstflucht. Weiß ich mit der Peitsche, dafür mit dem Nervenstrang. Wir leben intensiver, aber dafür nicht sehr lang. Komm, wir fackeln gar nicht lang. Lass deine Lackstiefel ruhig an und komm mit mir. Unsere Liebe Sadomasochismus. Ich liebe dich und du quälst mich dafür. Unsere Liebe Sadomasochismus. Du schmeißt dich weg, ich steh wieder vor der Tür. Unsere Liebe Sadomasochismus. Andreizer lacht zwischen und zieht tiefe Schlucht. Unsere Liebe